das sind die aktuellen Schlagzeilen. Neuer Subunternehmer für Stadtbus, Lärm durch Züge und HSG will 8. Sieg in Folge. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Das Eisenbahnbundesamt hat für vom Schienenlärm Betroffene eine Lärmaktionsplanung gestartet. Bürgerinnen und Bürger oder Kommunen, die von Schienenlärm betroffen sind, haben bis zum 15. Dezember die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben. Die Stadt Nienburg wird sich nach eigenen Angaben an dem eingeleiteten Verfahren beteiligen und ruft die vom Bahnlärm Betroffenen auf, sich ebenfalls an dem Verfahren zu beteiligen. Der Stadtbus Nienburg bekommt einen neuen Subunternehmer. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner wurde frühzeitig einvernehmlich aufgehoben. Nach zuletzt mehrfachen Negativerlebnissen übernimmt nun ein Walsroder Busunternehmen die Subunternehmerleistungen. Volker Duberke, Geschäftsführer der Stadtbusgesellschaft, erhofft sich eine gute Zusammenarbeit. Ja, die Erwartungen sind natürlich hoch, nicht nur der Stadtbusgesellschaft, der Geschäftsführung, natürlich in erster Linie auch unserer Kunden und Kundinnen, die jeden Tag diesen Stadtbus benutzen. Das ist ein sehr hoher Anspruch an Pünktlichkeit, an Sauberkeit, Verlässlichkeit, Freundlichkeit im Umgang, insbesondere der Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Kunden. Das sind alles sozusagen die Qualitätsstandards, die auch in den vertraglichen Grundlagen niedergeschrieben sind, wo wir von ausgehen, dass eben die Firma diese Qualitätskriterien auch erfüllen wird. Der Nienburger Polizei gelang es in der Nacht zum Dienstag, einen Dieb zu verhaften. Der Mann hatte sich in das Altenpflegeheim in der Ferner Landstraße eingeschlichen. Dort wurde er von der Nachtwache ertappt. Nach Entdecken und Ansprechen ergriff der Täter die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Flüchtige in Tatortnähe gestellt werden. Der 45-Jährige hatte keinen festen Wohnsitz und war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Handball-Oberligamannschaft der HSG Nienburg bestreitet am Samstag ihr nächstes Auswärtsspiel. Die Mannschaft um Trainer Dirk Pauling will bei Helmstedt-Büdenstedt den 8. Sieg in Folge holen. Gewinnen wollen wir immer, aber das wird so, wie ich es in der Videoanalyse jetzt mir angeguckt habe, kein leichtes Spiel, weil die sehr heimstark sind und zu Hause noch immer ein bisschen mehr Prozent aus sich rausholen. Haben eine sehr gute Spielanlage, ähnlich wie wir. Man muss halt über 60 Minuten versuchen, da Gas zu geben und da sein Spiel durchbringen. Und dann werden wir mal gucken, was am Ende rauskommt. Für den aktuellen Tabellendritten aus Nienburg geht es somit zum Tabellenzehnten. Beginn der Partie ist Samstag um 17 Uhr. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.